Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Die Tagebücher von Viktor Klemperer aus den Jahren 1933 bis 1945, die 1996 unter dem Titel »Zeugnis ablegen bis zum Letzten« erschienen, bilden die Grundlage einer sechsteiligen Funkbearbeitung von Klaus Schlesinger, die ebenfalls 1996 gesendet wurde. Der Romanist Viktor Klemperer, Jahrgang 1881, beschreibt unter Lebensgefahr die nationalsozialistische Alltagsrealität. Er bezeugt, wie die anfängliche Demütigung von Juden sich schrittweise zur Ausgrenzung und Entrechtung erweitert, um schließlich ihre systematische Verfolgung, Deportation und Massenmord zu begründen. Im Januar 1942 hatte die später sogenannte Wannsee-Konferenz stattgefunden. Die Deportation zur Vernichtung der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas in den Osten, die Sicherstellung der dafür erforderlichen Organisation und Koordination waren beschlossen. Der sechste Teil der Funkbearbeitung umfasst die Jahre 1943 bis 1945. Die Klemperers leben in einem sogenannten Judenhaus. Wegen eines nicht verdunkelten Zimmers wurde Viktor Klemperer 1941 angezeigt und musste eine achttägige Haftstrafe antreten. Der Judenstern wird eingeführt. Viktor Klemperer wird mit 60 Jahren zum Arbeitsdienst gezwungen. Viermal in 14 Tagen wird die Wohnung der Klemperers durchsucht. Hunger und Kälte setzen ihnen zu. Noch ist Viktor Klemperer durch seine Ehe mit der Nichtjüdin Eva vor Deportation geschützt. Es muss weitergehen und das Tagebuch muss ich weiter wagen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Duft und Bitte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Gesinnungsklumpterei. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Demokratisch-jüdischer Prägung. Zeugnis ablegen. Die Tagebücher des Viktor Klemperer. Für den Funk bearbeitet von Klaus Schlesinger mit Udo Samel. Sechster Teil. Die Jahre 1943, 1944 und 1945. Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Hier ist der Moskauer Rundfunk. Ihrem Fahneneid getreu dieser erste Monat des neuen Jahres begann damit, dass am 31. Januar die Gruppe der Hintertruppen, die westlich des zentralen Teils Stalingrads eingekreist worden war, völlig aufgerieben wurde. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Armee, die Vernichtung der Reste der vor Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee schreitet weiter fort. 1943. Liebe Nacht, komm, lass dir sagen, was ich ganz von Herzen will. Sie haben in den letzten Jahren eine Reihe von Filmen geschaffen, die Ihre besondere Auszeichnung am heutigen Ehrentag des deutschen Films zum 25-Jahres-Jubiläum der UFA vor allen anderen rechtfertigt. In Ihren besten Filmen haben Sie besonders während des Krieges das deutsche Volk beim Portefeuille gefasst. Der Führer anerkennt Ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen dadurch, dass er Ihnen, Herr Harlan, und Ihnen, Herr Liebeneiner, den Titel Professor verleiht. Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Eines Verzweiflungskampfes, in dem Deutschland eine unsühnbare Untat auf die andere häufen muss und an dessen physischen und moralischen Folgen es zu tragen haben wird.